Vielleicht ist dir schon der neue Trend bei der Fernsehwerbung aufgefallen. Man zeigt keine richtigen Filme mehr, sondern Computeranimationen. Eine Bausparkasse beispielsweise zeigt nicht mehr richtige Menschen vor einem richtigen Eigenheim, sondern eine Computersimulation. Und eine Autofirma zeigt ein computersimuliertes Auto bei der Fahrt auf einer computersimulierten Straße. Als ich das zum ersten Mal sah, fiel mir die sonderbare Wirkung auf. Die Computerbilder schienen mir eindrücklicher als die eines herkömmlichen Films oder Fotos zu sein. Die Computerbilder von Häusern oder Autos wirken irgendwie wirklicher als wirkliche Bilder. Ein reales Haus und seine Umgebung können nie so makellos und vollkommen dastehen wie eine Computerdarstellung. Die Bilder dringen besser ein, weil sie unserer Idealvorstellung von einem Haus oder Auto genauer entsprechen. Und solche Vorstellungen sind für uns selbst anscheinend realer als ein bestimmtes, wirkliches Haus oder Auto. Das Ganze hat etwas von der Welt, die die Wissenschaft entwirft. Die Wissenschaft erzählt die Geschichte einer Idealwelt, einer imaginären Welt, einer allgemeinen Welt. Sie formuliert allgemeine Gesetze darüber, wie die Dinge sich im Allgemeinen verhalten. Und das wirkt realer als die Welt, die wir tatsächlich erleben. Aber es ist eine gespenstische Welt, eine computersimulierte Welt. Es gibt in ihr kein Jetzt. Wissenschaftler können niemals genau sagen, wie die Dinge sich eben jetzt verhalten werden. Wenn Wolken aufziehen, können sie allenfalls sagen, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit regnen wird. Aber wann genau es regnen wird, falls überhaupt, das wissen sie nicht. Und sie können es nicht wissen. Du weißt, dass das Wasser in der Dusche eines schönen Tages plötzlich kalt werden kann, aber welcher Tag genau das sein wird, weißt du nicht. Du weißt, dass du dich irgendwann mal in einen anderen Menschen verlieben wirst, aber Wissenschaftler können dir nicht sagen und werden dir niemals sagen können, wann genau das sein wird. Im April 1987 kam es in Halifax in Nova Scotia zu einem ungewöhnlichen Naturereignis, als Chögyam Trungpa Rinpoche, der große Lehrer des tibetischen Buddhismus, dort starb. Für ein paar Tage vor und nach seinem Tod trieben riesige Eisblöcke, richtige kleine Eisberge, in den Hafen von Halifax. Sie legten den gesamten Schiffsverkehr lahm. Und das will bei der Größe des Hafens, Halifax besitzt den zweitgrößten natürlichen Hafen der Welt, einiges besagen. Dergleichen war seit Menschengedenken noch nie beobachtet worden und ist auch in den Jahren seither nie wieder beobachtet worden. Warum erschienen die Eisberge in dem Augenblick, in dem ein großer Lehrer starb, der sich mit beinahe übermenschlichem Einsatz um die Ansiedlung des Buddhismus im Westen, insbesondere in Nova Scotia, bemüht hatte? Bloßer Zufall oder bedeutsame Koinzidenz? Bis vor ein paar Jahrzehnten haben Wissenschaftler an der Vorstellung festgehalten, sie verlieh ihnen einen gewissen Abglanz des Göttlichen, dass alles, jedes noch so kleine Ereignis, im Prinzip vorhersehbar sei. Sie dachten, die erfolgreiche Anwendung der Newtonschen Gesetze auf die Planetenbewegungen weiter und meinten, man werde früher oder später alles vorausberechnen können. Sogar heute geben sich viele Wissenschaftler noch dieser Illusion oder Arroganz hin. Noch wissen wir es nicht, raunen sie und betonen das noch. In den letzten 20 Jahren haben einige Wissenschaftler jedoch hochkomplexe Systeme wie etwa das Wettergeschehen untersucht und festgestellt, dass solche Systeme prinzipiell, das heißt auch theoretisch, in ihrem Verhalten nicht vorhersehbar sind. Ein so kompliziertes System wie das weltweite Wettergeschehen ist so empfindlich, dass eine winzige Veränderung hier woanders zu einem gewaltigen Wetterumschwung führen kann. Der Entdecker dieses Prinzips spricht hier vom Schmetterlingseffekt, um anzudeuten, dass etwas so Bedeutungsloses wie der Flügelschlag eines Schmetterlings in Südamerika einen Orkan über dem Nordatlantik auslösen kann. Natürlich ist das nur ein Bild, das man nicht zu wörtlich nehmen darf, denn zu viele Einflussgrößen spielen hier eine Rolle. Aber das Prinzip gilt. Ein sehr kleines Ereignis kann von gewaltigem Einfluss auf ein großes System sein, und dadurch ist dieses System unberechenbar, sogar theoretisch.